بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Heute geht es darum, dass wenn ein Mann das Geschlechtsteil der Frau berührt und er dabei Ausfluss hat, was muss er tun, was muss sie tun und umgekehrt. Wenn der Mann das Geschlechtsteil der Frau berührt, sagt Sheikh Mustafa al-Adawi, wenn er ihr Geschlechtsteil berührt und er hat Ausfluss und sie nicht, dann muss er Ghusl machen, Ganzkörperwaschung, und sie nicht. Wenn die Frau Ausfluss hat und der Mann nicht, dann muss sie Ghusl machen und der Mann nicht. Auch wenn die Frau das Geschlechtsteil des Mannes berührt und er Ausfluss hat und sie nicht, muss er wiederum Ghusl machen. Also die Regel ist simpel. Immer wenn Ausfluss gibt, besonders bei Mann, Samenerguss, Ausfluss gibt, in welcher Situation auch immer, ist Ghusl für ihn Pflicht, muss Ghusl machen. Die Frau wiederum muss nicht Ghusl machen, da ihr Geschlechtsteil nicht das Geschlechtsteil des Mannes berührt hat oder sie keinen Ausfluss hatte. Und das ist die beste Meinung, die hier Sheikh Mustafa al-Adi vertritt und hier sagt und beruht auf verschiedenen gelehrten Aussagen, die gefragt wurden deswegen. Und das ist die richtige Meinung. Eine andere Meinung gibt es eigentlich nicht, sagt er, weil das ist eine Ijma der Gelehrten. Also wenn ein Samenaustritt kommt oder bei der Frau ein Ausfluss kommt, dann muss die jeweilige Person, ohne die andere zu berücksichtigen, also wenn die andere keinen Ausfluss hatte, Ghusl machen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum.